Bundesgesundheitsminister Bahr ein Krisentreffen für Ende August ein. Unterdessen wird spekuliert, dass der beschuldigte Oberarzt am Klinikum Regensburg kein Einzeltäter war. Die Staatsanwaltschaft hat dafür aber keine Anhaltspunkte. Eine milde Bestrafung, das fordert der russische Präsident Putin für die Punkband Pussy Riot. Der Staatschef sagte, das Urteil solle nicht zu hart ausfallen. Die drei jungen Frauen hätten ihre Lektion gelernt. Auch die russisch-orthodoxe Kirche schließt sich Putins Meinung an. Die drei Punkrockerinnen hatten in der Moskauer Erlöserkathedrale mit einem Protestgebet gegen die Wiederwahl Putins demonstriert. Eine Resolution gegen Syrien, ja oder nein? Darüber debattiert derzeit die UN-Vollversammlung. Das Gremium will über die Resolution abstimmen. Darin wird die Regierung des syrischen Präsidenten Assad aufgefordert, keine schweren Waffen mehr einzusetzen. Laut syrischen Aktivisten kamen bei einem neuen Massaker der Regierungstruppen 62 Menschen ums Leben. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von Fischerkleidung, dem Spezialisten für Landhausmode. Rüsten Sie sich schon jetzt für das Oktoberfest mit Trachten und Dirndeln von Fischerkleidung in Schweighausen. 3:07 auf der A5 weiterhin ganz viel Geduld angesagt. Karlsruhe Richtung Basel zwischen Baden-Baden und Aachen momentan 12 Kilometer Stau. Und auf der B500 zwischen Baden-Baden und der Kreuzung Iffezheim B36 3 Kilometer Stau in beiden Richtungen wegen der Baustelle. Geblitzt wird in Welschensteinach in der Dorfstraße Höhe zum Wilden Mann und auf der B462 Rastatt Richtung Gaggenau Höhe Kuppenheim. Hitradio Ohr. Hitradio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Schalt das Radio an. Charlie ist dran. Er legt die allerschönsten Singles auf. Oh Mann, da steh ich drauf. Er ist mein DJ. Bitteren Ende. Was war das denn jetzt? Ich wollte so ausholen und dann so. Ey, das gucken wir jetzt nochmal. Mein ganzes Leben dorthin. Jeder sieht, was ich grad mach und wo ich bin. Log dich ein und du bist Facebook gepimpt. Jeden Tag bin ich bei Facebook drin. Ich poste mein ganzes Leben dorthin. Jeder sieht, was ich grad mach und wo ich bin. Log dich ein und drück auf Gefällt mir. Jeden Tag logge ich mich ein, immer wieder poste ich irgendeinen Scheiß. Hoffe, dass die Daumen nach oben gehen, um wieder mal zu sehen, wie beliebt ich bin. 900 Millionen Freunde, kenne ich nicht, scheiß drauf, echte Freunde. Hab ich nicht, bin ich nicht, tu ich nicht, mach ich nicht, leck mich doch am Arsch, seh ich. Ich poste immer sinnlose Kacke und jedem Vollidioten gefällt es. Ich habe Macken, denn ich bin süchtig. Ich bin ein Facebook-Junkie, meine Droge ist es, den gefällt mir, Button zu misshandeln. Jeden Tag bin ich bei Facebook drin. Ich poste mein ganzes Leben dorthin. Jeder sieht, was ich grad mach und wo ich bin. Log dich ein und du bist Facebook gepimpt. Jeden Tag bin ich bei Facebook drin. Ich poste mein ganzes Leben dorthin. Jeder sieht, was ich grad mach und wo ich bin. Log dich ein und drück auf. Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Every day on Facebook hin. Die ganze Welt, Schüler VZ und der andere Mist entfernt. Facebook lebe hoch, Facebook lebe hoch, Facebook lebe hoch, Facebook lebe hoch. Daumen hoch, Daumen hoch, für Facebook gibt's jetzt Daumen hoch, Daumen hoch, Daumen hoch, für Facebook gibt's jetzt Daumen hoch, Daumen hoch, Daumen hoch, für Facebook gibt's jetzt Daumen hoch, Daumen hoch, Daumen hoch, Daumen hoch, Daumen hoch, Daumen, Daumen, Daumen. Jeden Tag bin ich bei Facebook drin, ich poste mein ganzes Leben dorthin. Jeder sieht, was ich grad mach und wo ich bin. Log dich ein und du bist Facebook gepimpt. Every day I'm Facebook booking. Facebook, Facebook. Facebook, Facebook. Facebook, Facebook. Facebook, Facebook. Facebook, Facebook. Ja, Mann, ey. Facebook, Facebook. Boah, das kommt voll scheiße. Hitradio Ohr. Hitradio Ohr. Alles anschnallen. Wir heben ab ins turbo-mega-starke Wochenende. Are you ready? Zeit heute auszuruhen, mein Lieber, hörst du dir? wherever I go, I'm gonna come back to walk these streets. Pause, pause, pause. Jetzt kommt die Werbung! Kapische! Offenburg tischt auf und zeigt sich von seiner leckersten Seite. Genuss im Park. Erkunden Sie mit dem Zwingerpark und dem Vinzentiusgarten die schönsten Parkanlagen der Stadt und lassen Sie sich immer wieder von feinen kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnen. Während Ihres Rundgangs servieren wir Ihnen eine große Auswahl an Ochtenauer Weinen, umrahmt von Musikdarbietungen, Kleinkunst und Kunsthandwerk sowie einer fantastischen Parkbeleuchtung. Genuss im Park vom 3. bis 5. August in Offenburg. Das komplette Programm finden Sie auf offenburg.de. Mit freundlicher Unterstützung von Badenova, Ihrem regionalen Energie- und Umweltdienstleister. Heiß. Cool. Nö, heiß. Nein, cool. Für alle, die es cool oder heiß mögen. In Ihrem Turmbaumarkt gibt's jetzt ab 50 Euro Einkauf eine 28 Liter Kühlbox gratis und ab 100 Euro sogar noch einen Turmkugelgrill. Geschenkt. Nur heute von 20 bis 22 Uhr in allen teilnehmenden Märkten und nur solange der Vorrat reicht. Turm, der Baumarkt. Maximum Clubbing, die Radio Show live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Electropop, House, die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Jeden Freitag mit DJ Rockhounds and Friends, Vision Factory, DJ Tarzan, Miami Ice, Cool Times, DJ Metric, Paula PK, Alex Christensen. Maximum Clubbing, immer freitags ab 23 Uhr, live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Beste Bank in Offenburg. Die Südwestbank Offenburg ist Sieger im City Contest von Focus Money. Beste Bank in Offenburg. Eine Beratung, die bundesweit Maßstäbe setzt, sagen die Experten. Beste Bank in Offenburg. Überzeugen Sie sich selbst. Die Südwestbank Offenburg, Hauptstraße 35. Südwestbank. Werte verbinden. Die Mittelbadische Presse und das Kinocenter Kehl präsentieren die E-Werk Mittelbaden Sommerkinonächte in Offenburg. Vom 25. Juli bis 5. August auf dem Außengelände der Reithalle in Offenburg. Actionfilme, Komödien und Romanzen. Das ultimative Kinoerlebnis im Freien. Unter anderem mit The Artist, Türkisch für Anfänger, Die Tribute von Panem, Dreiviertelmond, ausgerechnet Sibirien, The Lucky One, Für immer der Deine, Rubbel die Katz und Ziemlich beste Freunde. Präsentiert vom E-Werk Mittelbaden. Daheim gut versorgt. Claudia, willst du Max, den Gott dir anvertraut, als deinen Ehemann lieben und ehren? Es gibt Verbindungen, die länger halten und wirklich glücklich machen. Zum Beispiel ein toller Job bei Acrobat. Denn wir haben die Jobs, die zu Ihnen passen. Besuchen Sie uns unter acrobat-personal.de. Acrobat. Jobs, die glücklich machen. Ja, ich will. Eine wichtige Durchsage an alle Wasserratten. Wegen anhaltender Hitze bitte im Strandbad Achensee abkühlen. Hier gibt's die coolen Drinks, tolle Speisen, Live-Musik, Live-Sportübertragungen, super Kinderaktionen. Und das alles am Achensee. Mehr Infos unter strandbadachensee.de. Hallo Nachtschwärmer. Möge die Party beginnen. Das ist ja wirklich total abgefahren. Das kann man wohl sagen. Jetzt geht's wieder los. Verboten. Breakdown! Volle Kanne ins Wochenende. Friday! Friday! Friday! Das ist Freitagabend, das Wochenende beginnt. Thank God it's Friday. The weekend starts. When I shout it out loud, rising up, back on. up, Cisco. Yes, I'm Ebert, and you're getting two thumbs up. You had enough of two hand touch. You want it rough, you're out of bounds. I want you smothered, want you covered like my Waffle House hash browns. Coming quicker than FedEx, never reaching apex. Just like Cooper Cole's not, you are inclined to make me rise an hour early, just like daylight savings time. Face to face, out in the heat, hanging tough, staying hungry. They stack the odds, still we dead to the street. Full kill with the skill to survive. It's deep. I am the tiger, it's the thrill of the fight. Rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his way in the night. And he's watching us now with the eyes of the tiger. Baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. Fängt ja wieder richtig toll an. Willkommen, hier geht's ins Wochenende. Und zwar powermäßig. Und ich bin auch bald vollzählig hier. Hallo Erl. Hey, rein mit dir. Ich hab dich mit einem steinalten Hinterwäldler verwechselt. Das passiert dir bestimmt öfter. Na gut, heute bist du aber früh, dein Erl, hä? Wo ist die Vergnügungsabteilung? Die gibt's für dich nicht. Komm, mach ein bisschen Werbung für mich. Hey, Nachtschwärmer, da kommt wieder die komische Sendung von Charlie 2000. Dankeschön, Erl. You just put the needle on a really unique record album. Here is a complete disc jockey show with all the modern pace of today's exciting radio. Macht euch jetzt bereit für die volle Ladung Power. Yo. 1, 2, 3, 4, wop, ba, do, wop, wop, ba, boom. Yo, lo, lo. most beautiful woman. Dance, everybody, everybody just clap, just clap, just clap, slap, slap, dance. Everybody, everybody just body, just clap. Modern day Hugh Hefner, yes. Playboy to the death, yes. Is he really worldwide, yes. Mommy, let me open your treasure chest. Play dates, we play mates, and the king is snatching queens. Checkmate, what you think? It's a rumor, I'm really out of this world. Moon, Luna, make women comfortable, call me Bloomer. Can't even show love, cause they'll sue ya. But I tell them hallelujah, have a blessed day. So ahead of myself, every day's yesterday. Want a recipe, it's real simple. A little bit of holy, it's your open sesame. Ja, das ist der richtige Power, der durch den Äther jagt hier. Yeah. Hey, was geht denn hier ab? Einfach nur dran. Nein, Sir. Hit Radio Ohr. In Schön. Ach, ja, Sir. Radio Ohr. Einfach nur dran. Hey Leute, aufgepasst! Hier ist der absolute Hammer für euch! Ist nicht wahr! Hier auf Maximum, auf Maximum! One, two, three, four. Yes, wow, present. Can't leave your digits and get a bus. You can let me know what it do, what it does. Wanna grab a drink, wanna go for a walk. Meet up in the morning, I'll stay till the dark. If you're down for a joyride, I can get wheels. Or you wanna hit the city and shove some heels. Lady, I'll be down to share some quality time. I'm ready for whatever, only you draw the line. You took your time with the call. I took no time with the ball. You gave me nothing at all. But still you're in my way. I beg and borrow and steal. At first sight and it's real. I didn't know I would feel it, but it's in my way. Your stare was holding. Ripped jeans, skin was showing. Come here, get cozy. You can ask anything, be nosy. Sipping on the rosé, I get talkative. We're not together, but we can just walk as if hand in hand. At the beach, girl, just whatever you're into. Let's go, come on. Come on. Boy, you came into my life and this is so bad. ist ja der Wahnsinn. Denn jetzt kommt's knüppeldick. Schräger. Komischer. Lauter. Das ist doch echt beknackt. Jeden Freitag. Du fährst voll ab. Genie, denn er float wieder wie dieser Ho war und außerdem baut er die Beats. Dieser Typ hier vergleicht sich mit Chasey und scheißt auf die Blazy, denn ich häng ab mit Rockstars genauso wie AC. Chill im Bett mit ner Chick, die sieht aus wie die Sis von Beyoncé, doch eigentlich geb ich einen Fick auf Frauen wie Chicks, tut mir leid, es war nicht so gemein. Kannst du mir nochmal verzeihen, Ina? Und sie schreit, ich heiße Easy. Ah, doch wenn sie plötzlich so ein kleines Ding zahlt, du eigentlich schon weißt, der zweite Strich heißt, dass es auch noch vorbei bleibt. Easy. Wenn sie heiraten will und nach drei Tagen chillen schon dein ganzes Haus und einen Leihwagen will, er schießt. Ja, doch das will ich mich nicht trauen, Mann, das weiß ich genau, denn davor hau ich ab und sing Runaway wie Easy. Und dann lauf ich und lauf ich, wohin ist noch offen, am besten nur weit, weit weg, vielleicht Washington. Was sagt man dazu, ah? Easy Rock. Easy. Ist bei euch alle auch alles easy nach Schwemmer? Ich hoffe doch. Ich kämpfe für mein Recht, Partys zu feiern. Ah, der gehüllte Blitz persönlich. Was soll der Scheiß? Was wir so noch tun können, das finde ich das Allerschönste.

Wassermelonen, das Kilo für nur 44 Cent. Und Geflügelfleischwurst, 400 Gramm für nur 1,11 Euro. Netto Markendiscount. Und hier eine Nachricht für den Fahrer des roten Sportwagens vor uns mit dem Heckaufkleber. Wer bremst, verliert, der gerade mit 220 Sachen auf der A1 Richtung Bremen brettert. Glückwunsch, Ihr Führerschein hat 6 Monate Erholungsurlaub in Flensburg gewonnen. Wir hätten ja gerne persönlich gratuliert, aber Sie reagieren ja weder auf unser Blaulicht noch aufs Martinshorn, nicht? In 3 Kilometern wartet deshalb unser Empfangskomitee auf Sie und übernimmt die Siegerehrung. Sie erkennen die Kollegen übrigens an den feierlichen Uniformen und der blauen Festtagsbeleuchtung. Achso, und am Nagelbrett, ne? Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Heute Abend, Codex Club in Aachen. Connection complete. Connection complete. Heute geht's wieder ab ins Wochenende in Codex. Heute ist die Beach Single Party. Für Ladies im Bikini Oberteil 10 Euro frei Verzehr bis 24 Uhr. Der Sommer bleibt heiß. Beach Deko, Outdoor Chill, Out Beach und Pool Area gibt's auch. Und ab 23 Uhr nach meiner Sendung sowieso die Live-Übertragung. Single-Aktionen, lustiges Briefe schreiben, Single-Armbänder gibt's. Grün, ich bin für alles offen. Rosa, willkommen die Punta Rosa. Blau, ich will nur Spaß. Und Rot, ich bin vergeben. Wer so ein Farbband anziehen will, kann das jederzeit machen, die kosten nichts. Im großen Club Electro Black und im Black Forest Pop 80er, 90er, DJ Tom. Yeah! Codex Club in Aachen. Connection complete. Morgen Samstag, die Rot Beach Party. Wahl zu Mr. und Miss Cabrio. Yeah. Erster Preis ein Cabrio-Wochenende von Peugeot, Auto aus Rot. Außerdem Bullriding. Elektrobullen reiten, das ist ein Spaß. Beach Deko wie gehabt. Freikarten bekommt ihr beim Autohaus Rot, wenn ihr noch wollt. Genau, 3 Dancefloors wieder. Codex Club in Aachen. Und allen vielen Dank, die vergangenes Wochenende bei den Hot Summer Nights da waren. Es war super. Die Bilder sind ja zu sehen unter codex-club.de. Okay. Unser erster Sommer 90er Mix jetzt. No serving up the hottest beats in the mix. Yankee Mashup Volume 3. Yankee Thank you. Der Sound der 90er. 22 Uhr. Willkommen Nachtschwärmer. Hier geht's mit Power ins Wochenende. Wir sind gerade bei den 90er Spezial. Wenger Baby. Ja. Ich habe auch viel mehr Spezialitäten dabei, Nachtschwärmer. So, aufgrund der Olympischen Spiele machen wir jetzt ja internationale Begrüßung. Everybody out, let's go. Get out. Come on, let's go. Fun time is over. Get out. Hasta la vista, baby. Get out. Get out of here. Well, that's about all the time we have. And this, ladies and gentlemen, concludes our show. Thanks for coming to the show. All right, show's over, folks. We're done. Finito. See the door, use it. Okay. Let's everyone go home now. Goodbye, everyone. Ja, und jetzt singen wir alle noch miteinander. Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen. Das ist hoffnungslos. Blockbuster am Freitag. Hier kommt erst der Spaß und dann das Vergnügen. So ist es. Juhu! Ja, das nenne ich Unterhaltung. And so absoluter Wahnsinn, ne? Under Pressure, Under Pressure Spezial. Natürlich wieder ein Spezialremix von Ellen Ken. Come on. bitch. A sexy bitch. Damn, you's a sexy bitch. Damn, girl. Vor Jahren der absolute Sommerhit. Der Übersommerknaller war das. Noch viel mehr Digger drin damals als heute. Tucker Pro zum Beispiel. Ja, genau. Heck? Kelly? Bart? Ja, Charlie? Ja, grüßt. Ja, Al, alles klar? Wie sieht's aus bei euch? Ist alles klar? Weiß jemand, was heute für ein Abend ist? Der, an dem sich dein Körper endgültig von den Achseln abspaltet? Let's go! The weekend is up! Until you wake up Saturday afternoon. It's Friday! Ladies and gentlemen, now the moment you've all been waiting for. It's a world famous Jack Rabbit Slim's contest. Now let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name? Miss Mia Watts. And how about your fella here? Mason Vega. All right, let's see what you can do. Take it away.

volle Kanne kann man da reinsteigen. Und ab 23 Uhr, wie gesagt, Maximum Clubbing. Single-Aktion heute, lustiges Briefeschreiben. Single-Armbänder gibt's. Einlass ab 16, Freikarten gültig heute. Ja! Yeah. Codex Club in Aachen. Morgen Samstag die Road Beach Party. Die Wahl zu Mr. Caprio. Erster Preis ein Caprio-Wochenende von Peugeot Autohaus Rott, Aachen und Offenburg. Außerdem gibt es noch Bullriding, Bullenreiten. Das ist ja ein Riesenspaß immer. Und wenn ihr noch Freikarten wollt, müsst ihr zum Autohaus Rott gehen. Da gibt es noch welche, Nachtschwärmer. Es gibt wieder 3 Dancefloors, einer mehr als sonst. Freikarten auch gültig ab 16 Jahren mit Vollmacht. Dann sollte man vielleicht mal vorausschauen. Am Samstag, 11.8. die Schaumparty, die zweite Schaumparty im Codex. Und Samstag, 18.8. die Massengeburtstagsparty. April, Mai, Juni Geborene erhalten 25 Euro Freiverzehr. 18. vormerken bitte. Genau, da geht's nämlich mächtig ab. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. As long as you love me. 9:45. Kurz vor halb neun, Nachtschwärmer, willkommen. Hier geht's powermäßig ins Wochenende. Und ich habe noch jede Menge Mixe und Geschichten. Und natürlich einen, den kennen wir ja, denn diesen Damenschuhverkäufer. Dann habe ich wohl mein Leben lang an der Backe, ja? Eigentlich habe ich ja Mitleid mit ihm. Ey, weißt du warum? Oh Gott, ich hasse meinen Job. Genau deswegen. Ja, die doofe Witze-Ecke. Eine Frau geht während einer Party zu einem Mann, der sie dauernd angestirrt hat, und sagt zu ihm: Wenn Sie mein Ehemann wären, dann würde ich Ihnen Ihr Getränk vergiften. Er: Wenn Sie meine Frau wären, dann würde ich das sogar trinken. Ja. Gut, gut. Eine Familie sitzt am Esstisch und der Sohn fragt, der ziemlich wissbegierig ist: Papa, wie viele Sorten Brüste gibt es? Der Papa ist ein wenig überrascht und antwortet: Ja, mein Sohn, es gibt 3 Sorten Brüste. Mit 20 hat die Frau Brüste, die wie Melonen sind, rund und fest. Mit 30 bis 40 sind die Brüste wie Birnen, immer noch schön, aber ein wenig hängend. Nach 50 Jahren sind die Brüste wie Zwiebeln. Zwiebeln? Ja. Wenn du sie siehst, bringen sie dich zum Weinen. Diese Ausführungen bringt Mutter und Tochter so derart in Rage, dass sie rot sehen. Dass die Tochter fragt: Darf ich mal eine Frage stellen, Mama? Wie viele Sorten Penisse gibt es? Mama ist auch überrascht, aber dann sieht sie ihren Mann und antwortet: Ja, meine Tochter, ein Mann geht durch 3 Phasen. Mit 20 ist der Penis wie eine Eiche, stattlich und hart. Mit 30 bis 40 ist der Penis wie eine Birke, flexibel, aber zuverlässig. Und nach 15 Jahren wird der Penis wie ein Weihnachtsbaum. Weihnachtsbaum, ja. Tot von der Wurzel und die Kugeln hängen nur noch zur Dekoration. Ja. So, der hat's jetzt. Oh, Das ist wieder zu hart. Oh, hallo, Leute. Und das nennt ihr alles normal. So, das ist doch der Sinn der Sendung. Hey, you, what's that sound? Everybody look what's going down. Ah, yes, ain't that fresh? Now everybody wants to get down like that. Charlie's like a melody. Ja, ja, dem gefällt es da. 20.33 Uhr. Charlie's like a melody in my head that I can't keep on, got me singing like na na na, every day's like my eyeballs stuck on replay. Replay, remember the first time we met, you was at the mall with your friend. I was scared to approach ya, but then you came closer, hoping you would give me a chance. Who would have ever knew that we would ever be more than friends? With railroad white breaking all the rules. She like a song played again and again. That girl, like something off a poster. That girl is a gun, they say. That girl is a gun to my holster. Yeah, she's running through my mind all day. Hey, Shawty's like a melody in my head that I can't keep on, got me singing like na na na na. Every day's like my eyeballs stuck on replay, replay. Hey, Shawty's like a melody in my head. See you being all around the globe. Not once did you leave my mind. We talk on the phone from night till the morn. Girl, you really changed my life. Doing things I never do. I'm in the kitchen cooking things she likes. With railroad white breaking all the rules. Someday I wanna make you my wife. That girl, like something off a poster. That girl is a gun, they say. That girl is a gun to my holster. And yeah, she's running through my mind all day. Hey, Charlie. A melody in my head that I can't keep out, got me singing like na na na na. Every day's like my eyeballs stuck on replay, replay. Shawty's like a melody in my head that I can't keep out, got me singing like na na na na. Every day's like my eyeballs stuck on replay, replay. Shorty got me singing na na na na na na na na na na na na. Love, she got me singing. Shorty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na na na na na na na na na na na na na. Yeah, I wish I had a brand new car. So far, I got this hatchback. And everywhere I go, yo, I get slapped at. And when I'm in my car, I'm laid back. I got an 8-track and a spare tire in the back seat, but that's flat. And do you wanna know what's really whack? See, I can't even get a date, so what you think of that? I heard that prom night is the bomb night with a hood rat. You can hold tight, but really though, when in my car, I can't even get a hello. Well, so many people wanna cruise Crenshaw on Sunday. One day I'ma have to get in my car and go. You know, I take the 110 to the 105. Get off on Crenshaw, tell my homies look alive. Cause it's hard to survive when you're living in a concrete jungle. And these girls keep passing me by. She looks fly, she looks fly. Make me say, my, my, my. Shawty's like a melody in my head that I can't keep on. Got me singing like na na na na. Every day's like my eyeballs stuck on replay, replay. Shawty's like a melody in my head that I can't keep on. Got me singing like na na na na. Every day's like my eyeballs stuck on replay, replay. Shawty's like a melody in my. Ja, mein Freund regt sich auf über den Witz. Da ist er auch mitgebracht. Al, du hast ruhig zu sein. Du bist nämlich bei mir eingeladen. Ich hab dich auch nicht eingeladen. Ja, aber ich dich. Sag, jetzt reicht's aber, mach Platz. Al. Achtung, Nachtschwärmer, hier ist Al Bundy. Ein Schuhverkäufer übernimmt jetzt die Sendung. Er hilft mir, ja. Die Macht ist stark in mir und ihr werdet Zeuge sein. Planet zur Vernichtung in Reichweite. Gibt es irgendeinen Grund, warum wir die Erde verschonen sollten? Radio O. Dein Extremprogramm. Die größte Action nur für dich. Einfach nur dran. an, sondern auch so spezial. Ja, super. iRadio. iRadio. Power Station. We're self-important nihilists. Well, according to your marketing. Radio. Jetzt machen wir Mashup Spezial. Und zwar extrem. Fucking hustler. You better ask somebody. What a beautiful day. Was gibt's denn da? Die Extrawurst. Absolut durchgeknallt. Das Battle am Freitagabend. Oh Mann, das ist so cool. Hau rein. ARD, ZDF, C&A, BRD, DDR und USA, BSE, HIV und DRK, GBR, GmbH, ihr könnt mich mal. Und zwar Roland Kaiser und Fanta 4. RAF, LSD und FKK, DVU, AKW und KKK, RHP, USW, LMAA, PLZ und PS und DPD, BMX, BPM und XTC, EMI, CBS und BMG, ADAC, DLRG und Jemine, EKZ, RTL und DFB, ABS, TÜV und BMW, KMH, ICE und SCD, BVC, FCKW ist nicht okay. Schall und Rauch. Bevor wir fallen, fallen wir lieber auf. MFG, mit freundlichen Grüßen. Die Welt liegt uns zu Füßen, denn wir stehen drauf. Wir gehen drauf für ein Leben voller Schall und Rauch. Bevor wir fallen, fallen wir lieber auf. Manchmal möchte ich schon mit dir eine Nacht das Wort begehren, buchstabieren. MSG. Manchmal möchte ich so gern mit dir, doch ich weiß, wir würden viel zu viel riskieren. Du verlierst den Mann, ich verliere den Freund. H-I-U-I-K-G und A-O-K. LBS, WKD und IHK. So, also wie gesagt, Roland Kaiser und die Fantastischen Vier. Und jetzt versuchen wir eine Steigerung nach Schwärmer, eine extrem zu Steigerung. Mashup Spezial. Are you ready? Da ist mal einmal DJ Ötzi und das andere gibt eine Überraschung. Ja, Wahnsinn. Atzi. Und DJ Ötzi. Ja. Wir rasten.

Codex Club in Aachen. Wow! Drei Dancefloors am Samstag. Dann 11. August. Samstag, Schaumparty. Und eine Woche später, Samstag 18., die Massengeburtstagsparty, April, Mai, Juni Geborene, 25 Euro. Freiverzehr, das ist ja was. Und allen schönen Dank, die bei den Hot Summer Nights waren. Yeah! Friday's here, people! Friday night is... Außer Kontrolle! Außer Kontrolle! It's Friday! So, jetzt gibt's einen 80er Spezialmix. Und da sind nur die Überhämmer drin. Die kennen auch die Jüngeren bestimmt. We'll be right back. 80er Spezial. Wir haben gleich 21 Uhr nach Trämer. Und ihr seid vollkommen richtig hier. Zwischenzeitlich ist auch die Tochter von meinem Freund Al aufgewacht oder wach geworden. Hallo Kelly. Wartet mal, was gleich kommen wird. Blöder Spruch. Nein, die Kelly wollte doch mit mir ausgehen. Aber Al hat ja immer was dagegen. Wahrscheinlich suche ich deswegen das Geld und die Liebe älterer Männer. Genau, Al. Ha? Da bist du schuld. Die war doch sogar zu doof für die Grundschule. Der super sonnensaftig frische Spaß. Genau das Richtige, um einen heißen Sommertag noch heißer zu machen. Sonne, Spaß und heiße Flirts. Der Action-Bomber. Ab in den Sommer. Thank you.

Ladies im Bikini-Oberteil, 10 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr heute. Und die Single-Aktion, lustiges Briefe schreiben, anbandeln, Kontakte knüpfen mit den farbigen, leuchtenden Bändeln. Okay? Codex Club in Aachen. Wow. Morgen Samstag, die Rot-Beach-Party. Wahl zu Mr. und Miss Cabrio. Erster Preis an Cabrio-Wochenende vom Autohaus Peugeot Rot. Außerdem Bullenreiten, Bullriding, ein Bullriding-Wettbewerb. Meine Herren, ran geht's. Freikarten könnt ihr noch beim Autohaus Rot bekommen in Aachen und Offenburg. Ja, genau. Drei Dancefloors wieder geöffnet morgen. Ab 16, 22 bis 5 Uhr. Codex Club in Aachen. Kleine Vorschau, Samstag, eine Woche später, 11. August, Schaumparty. Die zweite gigantische Schaumparty im Codex. Und wieder eine Woche später, Massengeburtstag, April, Mai, Juni Geborene erhalten. 25 Euro Freiverzehr. Ist das was? Ja, genau. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Volle Power! Volle Power! Heute geben wir Gas! Volle Power! Volle Power! Ich schaue ja immer auf den Ticker, auf den Olympia-Ticker, wenn wir falls eine Medaille bekommen. Das werden wir feiern, ganz klar. Ich habe gerade meinen Freund Al eingeweiht. Er ist ja echt nicht neidisch. Er wollte ja auch immer zur Olympiade. Al, wie war das damals? Erzähl mal. Sagt dir der Name Al Bundy was? Tokai, Stadtmeister, 4 Touchdowns in einem Spiel? Hey, das war bei dir zu Hause. Mensch, das ist doch was ganz anderes, als richtig bei der Olympiade dabei zu sein, Al. Ich bin der 4 Touchdown Highschool Football Star Al Bundy. Ja, wissen wir. Aber da hast du ja richtig gefeiert, deine 4 Touchdowns, ha? Auf dem ich 4 Touchdowns in einem einzigen Spiel ja, geschafft habe. Ja, wissen wir. Kesse Cheerleader, ausgestopften BHs und kurzen Miniröckchen gesungen haben, jetzt oder nie, gib den Ball zu Al Bundy. Jetzt oder nie, gib den Ball zu Al Bundy. Pausenlos starkes Radio. Rich boys feel it quick, broke niggas wanna check. Sit tight, no stick, just bout a Cadillac. Throw some D's on that bitch. Just bout a Cadillac. Throw some D's on that bitch. Just bout a Cadillac. Rich boys feel it quick, broke niggas wanna check. Sit tight, no stick, just bout a Cadillac. Throw some D's on that bitch. Just bout a Cadillac. Throw some D's on that bitch. Just bout a Cadillac. Boys selling crack, folk niggas wanna check. Sit tight, no slick, just bought a Cadillac. Took it to the top, south, got the damn top. Drop two color flip flop and the red lollipop. It's always in the parking lot, but I still got my Glock cock. New money, motherfucker, don't you see the big knot? Don't you see the big tie? Don't you see the big grill? Wonder who they hating on lately, baby, this hill. Candy paint, gated skin seats, call me Dundee. Hope in your hood, I'm the one that you wanna be. Haters wish they could, feel the wood in my 83. Ride with no tears, so the motherfucker. A lot of hoes give me their numbers, but I never call. A real OG, look at VIP and see a nigga ball. Then after we hit the club, baby, I'ma hit them draws. Yeah, I'ma break you off. And that's all. Every freak should have a picture of my dick on their walls. Pull over the shit, zone 4B the click, yeah, just for my dogs. Yeah, gangsters, hustlers, wangsters, busters. Wait a minute, motherfucker. Rich boy, set it quick, folk niggas wanna check. Sit tight, no slick, just bought a Cadillac. Throw some D's on that bitch. Just bought a Cadillac. Throw some D's on that bitch. Just bought a Cadillac. Rich boy, set it quick, folk niggas wanna check. Sit tight, no slick, just bought a Cadillac. Throw some D's on that bitch. Just bought a Cadillac. Throw some D's on that bitch. Just bought a Cadillac. Hit the block on some new $10,000 wheels. Can't explain how I feel. Touch the gator on the rear. Got peanut butter, ice cream, Peter Pan seats. Just got a fresh cut. Now we looking for the freaks. Take a bad yellow bitch. Make her drop them draws. I'ma show you how to bow. Middle finger to the law. So fuck them niggas what they wanna do. Hating on the player cause my leg skating 22. When I pull up, I'ma park right at the front. Pour lean in my cup. Got perf in my blood. I'm a real pimp bitch. I ain't playing like a trick. Just bought a new leg. Absoluter Kult, ha? Toto! Toto! Hey, hier läuft ja eine Wahnsinnsparty! Wahnsinn auf Sendung. Die Stiftung Blasentest hat entschieden, diese Sendung macht glücklich. Disco Music. Something about you. We are looking at you. Oh, whatever. Baby. Keep looking at me. Baby, I'm dedicated to all the kitty girls. Girls. Right? feel me, baby. Number, I call you up, you act like you're 50 on interrupt. I don't have no trouble with you f***ing me, but I have a little problem with you not f***ing me. Baby, you know I'ma take care of you, cause you say you got my baby and I know it ain't true. Is it a good thing, no, it's bad, for good or worse, make you quit. So I walk on over with my crystal, put away your pistol. Dirty won't be having that in this house, cause style, triple your style. Now that you heard my charming voice, you couldn't get another Gucci won't get moist. If you wanna look good and not be bummy, girl, you better give me that money. Hey, hey, dirty, baby, I got your money, don't you worry. I said, hey, baby, I got your money. Hey, dirty, baby, I got your money, don't you worry. I said, hey, baby, I got your money. So I glanced at the girl, girl glanced at me. I whispered in the air, you wanna be with me? You wanna look pretty though, in my video. Oh, dirty on the hat, and I let you on though. Just dance if you caught up in the Holy Ghost trance. If you stop, I'ma put some killer ants in your pants. I'm the ODB, as you can see. FBI, don't you be watching me. I don't want no problems, cause I put you down in the ground where you cannot be found. I'm just dirt dog trying to make some money. So living in my streets and getting my honey. Radios play this all day, every day. Recognize I'm a fool and you love me. None of you know, better look at me funny. You know my name now, give me my money. Hey, dirty. Sing it. Baby, I got your money. Sing it, girls. Say, hey, just sing it right now. Baby, I got your money. If 31 is hey, funny, I think y'all should give him this money. Ja, clap, clap, klatsch, ah, ah. Playing in the club like this all night. Put your ass out, let me hold it tight. You're looking at my wrist, ain't this so nice? The price, diamond, shiny, this so nice. Help me solve my problems. I'ma get this money and rob them. Lucky girl when I won the lotto. Ran up on my car, Volcari and Rilo. But hold on, you can call me dirty. And then lift up your skirt. And you want some of this die doofe Witze-Ecke. Da ist wieder Zeit um halb immer. Also nach schon mal erste Geschichte in der Sauna sitzt eine richtig dicke Frau. Kommt ein Mann herein und sagt, Mann, Sie haben einen fetten Hintern. Die Frau knallt ihm eine. Kommt ein zweiter Mann herein. Mann, haben Sie einen fetten Arsch. Auch er fängt eine. Im Vorraum tritt ein dritter Mann ein. Die beiden anderen. Ich habe gerade umschalten müssen. Jetzt, wo war ich wieder? Moment, mein Text. Tritt ein dritter Mann ein. Die beiden anderen erzählen ihm, dass er ja nichts über ihren fetten Hintern sagen soll, weil schon jeder ein blaues Auge von ihr hat. Da geht der Mann in die Sauna und sagt, Sie haben aber kleine Brüste. Frau, so finden Sie, ja. Aber was kann man dagegen machen, ohne einen chirurgischen Eingriff? Die Frau, ja was denn? Ja gut, ich habe da eine Idee. Sie reiben einfach Klopapier dazwischen hin und her. Die Frau, ja und Sie denken, das hilft? Ja. Bei ihrem Arsch hat sie auch geholfen. Ruhe. nein. Ich bin nicht mehr lang. Ja, immer zwei sind ja dran, Nachtschwärmer. Okay, mal schauen, ob der auch geht. Mama hat beim Einkauf die Tampons vergessen und schickt ihren Sohn in die Apotheke. Allerdings sagt sie ihm eindringlich, er soll das anständig machen. Und ja, keine blöden Sprüche loslassen. Zwischenzeitlich, als er an der Apotheke war, hat er es vergessen, was er da wollte oder genau wie das heißt. Dann ruft die Apothekerin bei der Mutti an. Ja, was hat er denn verlangt? Dann sagt die Apothekerin, Dämmwolle für Papas Hobbyraum. Dankeschön, jetzt sind wir wieder bedient. Hey, Spaß am Wochenende. House of Pain und Queen. Die wären noch mal nie auf einer Bühne gestanden. Alle Studio Produktionen. Friday's here, people. Friday night is Wasserkontrolle. It's Friday. It's Friday. Thank God it's Friday. It's Friday night. Yeah. The weekend starts. Thank you. So, jetzt komme ich erst in die Mails rein, nachschau mal, weil ich dauernd den Ticker von Olympia angucken musste. Hallo Charlie, 10 Mädels werden sich gerne über den alten Klassiker von Angie freuen. Cloud. Ja, das ist ja dann Pflicht. Ja, dann grüße ich den Benny aus St. Georgen. Bis dahin hat er Hitradio Ohr reinbekommen. Super. Gruß, Mobi. Absoluter Wahnsinn. Was ist der Hammer auf Radio Ohr? Was für ein Albtraum. Exklusiv. Flippt völlig aus. Da rattert in der Kiste. Ui, ist das nicht klasse? Das ist Charlie. Charlie 2000. Oh. Hey. Dieses Mashup habe ich letzte Woche schon gebracht. Aber das ist so heiß nach Schwimmer.

Liebling, schlaf schön. Ja, du auch. Oh nein, er schnarcht. Aber nicht mehr lange. Ich nehme ihn morgen einfach mit. Entspannter und erholsamer Schlaf mit Schnarchschienen von den neuen Zahnärzten in Lahr. www.dieneuenzahnärzte.de. So, jetzt wissen Sie es. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, in 10 Minuten geht's auf dort. Wird geöffnet. Heute die Beach Single Party im Codex. Ladies im Bikini Oberteil 10 Euro. Freiverzehr bis 24 Uhr. Der Sommer bleibt immer noch heiß. Es ist Beach Deko immer noch. Outdoor Chill Area. Ein Pool ist da. Und nach 23 Uhr, kurz danach, kommt ja die Live-Übertragung aus dem großen Club direkt über hier, über Hitradio. Dann gibt es, wie gesagt, die Single-Aktion. Lustiges Briefe schreiben heute Single-Armbänder, dass man gleich sieht, wo man dran ist. Ja, super. Ab 16 Jahren Freikarten gültig. Codex Club in Aachen. Morgen Samstag die Rot Beach Party. Wahl zu Mr. und Miss Caprio. Erster Preis, ein Caprio-Wochenende von Peugeot Autohaus. Autohaus Rot. Genau. Und weil das Autohaus dieses rausmacht, kann man auch dort Freikarten bekommen, kostenlos. Wir müssen nur vorbeigehen. Entweder in Aachen im Betrieb oder Offenburg. Es sind Samstag wieder 3 Floors mit Musik bestückt. Der dritte nur Hip-Hop im kleinen Club. Ja, wo habe ich jetzt meinen Text wieder? Ich sag's einfach so, partymäßig Rock und so weiter. Und im großen Club aktuelles, ganz klar. Codex Club in Aachen. Samstag, 11. Also morgen in einer Woche. Schaumparty, die zweite Schaumparty im Codex. Und wieder eine Woche später, April, Mai, Juni geborene, Massengeburtstag bekommen. April, Mai, Juni geborene, müsst ihr euch dick aufschreiben, bekommen 25 Euro Freiverzehr. Ja, das ist ein Geburtstagsgeschenk. Das bekommen manche nicht mal zu Hause. Ja, wir feiern! So, ich schalte jetzt um. Ja, jetzt machen wir ein kleiner 90er, 80er, 90er Spezial, aber partymäßig. Are you ready? Ich bin aber auch dauernd abgelenkt von dem von der Olympia. Muss auch noch bei einem Auge da schauen, wenn jemand eine Medaille gewinnt, Nachtschwimmer. Da ist gerade Kugelstoß, da sind die Riesenbabys dran. absolut Party-Time. Hier ist Hitradio Ohr.

Einer nervt immer rum. I'm gonna take you to a place you've never been before. Dieser Mann ist die perfekte Waffe. Und jetzt, so und jetzt lassen wir mal so richtig die Sau raus. In die Atmosphäre und wir klatschen im Takt. Klatschen. Bängen. Feuern. Wir singen. Friday night, I'm sitting all alone. No one's gonna play with me, I hate to sit at home. Looking out the window, dreaming of a friend who brings this dreck to an end. Und das hat der Bass drum. Hey boy, you there, don't you be so square. Come on to my house, take me anywhere. Keep me going on, release me from my fate. I need some fun before it's too late. Und zusammen! Weiter! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Als Maul, Mann, bist du nervig! Kein Nachtschwimmer, Donna Summer. Als Musikteppich mit Asche. 22.14 Uhr. Das ist so die richtige Nachtschwärmerzeit. Und ich grüße immer die 10 Ladies. Ich suche euren Song noch. Die Angie. Was? Und ihr wisst doch, was das bedeutet, oder? Da kannst du aber sicher sein. Vielleicht musst du ein bisschen Werbung machen. Wir haben da was für Sie. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, nach schon mal Werbung muss sein. Genau. Heute Freitag, da ist jetzt schon Einlass, die Beach Single Party. Für Ladies im Bikini-Oberteil. Da gehe ich nachher auch noch vorbei, das muss ich kontrollieren. Ja, aber ohne dich, ja. 10 Euro Freiverzehr für Ladies mit Bikini-Oberteil bis 24 Uhr. Beach-Deko wie gehabt, wie bei den Hot Summer Nights letzte Woche. Pool und so weiter, alles da. Ab 23 Uhr nachher die Live-Übertragung direkt aus dem Club. Single-Aktionen gibt's für ganz schwierige Fälle auch. Lustiges Briefe schreiben. Codex Club in Aachen. Also, kommt vorbei, Nachtschwärmer. Einlass ab 16, Freikarten gültig heute. Immer wenn es zum Schluss geht, kriege ich Rückkopplung. Entweder bin ich schwerhörig dann, wer weiß. Also, morgen Samstag im Codex. Die Rot Beach Party. Wahl zu Mr. und Miss Caprio. Erster Preis ein Caprio-Wochenende von Autohaus Pichot Rot. Und Bullriding-Wettbewerb. Auch wieder wie gehabt Beach-Deko und so weiter. 3 Dancefloors geöffnet. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Wow! Eine Woche später, 11.8. Samstag. Die zweite Schaumparty im Codex. Morgen Samstag auch ab 16, Freikarten auch gültig. So, mach schon mal, wie geht's euch? Alles klar? Mich so drauf, denn durch dich lebe ich völlig auf. Deine Show macht mich so ganz und daheim. Die ist cool und so schräg, ich bin immer dabei. Hey, Charlie, du ziehst mir runter bis in den Zehen. Charlie, du bist wie ein extra starker Kaffee. Charlie, Charlie 2000, Charlie, Charlie 2000. Wollen wir trinken? Wir trinken ein! Wir trinken gleich zwei! Heute ist die Happy Hour! Wir trinken drei! Wir trinken vier! Wir trinken fünf! Wir trinken sechs! Wir trinken sieben! Wir trinken acht! Heute ist die Happy Hour! Die ganze Nacht! Hey! Nase voll haben. Dann gibt's nur eins. Mach mal lauter! Ich quiero puta. Aus alten Tagen, aus Techno-Tagen, in Trance. Die Kira Putta. Und hallo Ladies aus dem Kreis Rastatt, ich hab's jetzt gefunden, es kommt gleich. Darf ich noch einen nachreichen? Aus jener Zeit, bitte nach Schwärmer. Lass mich noch einen nachreichen. Hier ist er, hier ist er. Und zwar Mellow Tracks. Und Melotrix. Oh, nachschauen wir, wenn ich auf die Uhr schaue. Ich muss es abbremsen. Mensch, das Kind ist schon wieder kurz vor 10:30. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Friday's here, people. Friday night is Wasserkontrolle. It's Friday. Dance, do you feel the dancing through the breezy knee? Das war damals auf jeden Fall auf meinen Veranstaltungen einer der ganz großen Knüller. Obwohl es gar nicht so stark in der Hitparade vertreten war. Ja, hier ist euer Charlie 2000 auf UKW. Hallo Charlie. Behalte dich mal im Zaum, Junge. Das ist cool, das ist Spaß, das ist super stark. Hey, Finger weg vom Sendersuchlauf. I'm can't touch this. Break it down. I met a girl down at the disco. She said, hey, hey, yeah, let's go. I could be your baby, you could be my honey. Let's spend time, not money. And mix your meal with my cocoa cup. Milky, milky cocoa. Mix your meal with my cocoa cup. Milky, milky, right? Tryna fill my heart, huh? Looking at my love, love. You can look, but you can't touch it. If you touch it, I'ma start some drama. You don't want no drama. No, no drama. No, no, no, no drama. So my heart, my heart, my heart, my heart. My heart, my heart, my heart. My, heart, my, heart, my lovely lady love. My heart, my heart, my heart. My heart, my heart, my heart. My heart, my heart, they got you. Are you ready for this? I wanna start a party. Come on, y'all, let me see you show me. You may be black or white, just let me see you come on to the jumping. All night long, I was dreaming. Come on, girl, let me see you feel me. I see your body shaking. Come on, y'all, it's just the feeling. Now tell me, girl, where you going, baby? Can't you see that you drive me crazy? Every time I see you, girl, you make my heart stop beat as hell. Me and you are meant to be the greatest lovers in history. So come on, girl, and turn me on. My love is here, and I'm coming on strong. Baby, don't you know I want to stay? To lose myself just once again, but I finally found a magical place to make you rock one place like this. GF is working on a sex machine. Let me see you get down to your own thing. Let me see you rock, just jump 1-3. Everybody get down to your own thing. Programm, ey! Wenn es uns nur nicht wehtun würde. Showtime! Wer so viel Power hat, wenn... Mann, ja, das ist scharf. Ja, das ist cool. Das ist mein Lieblingsprogramm. Diesen Sender werde ich heute Abend nicht mehr abschalten. Ich bin gelähmt von der Sendung. Das ist eine Zumutung. Cool. Funky Divas, Nachtschwimmer, das war auch ein Knüller vor, naja, 10 bis 15 Jahren etwa. Ihr wartet schon darauf, ne? Die doofe Witze-Ecke. Hab's was vergessen. Okay, aber einer habe ich noch. Wir befinden uns in Australien, im tiefsten Busch. Ein Reporter will eine Story über menschliche Schicksale schreiben. Er begibt sich ins hinterste Outback, in den letzten menschlichen Reservate in wilder Natur und befragt dort einen ansässigen Farmer. Na, was war denn Ihr schönstes Erlebnis? Na, der sagt nun, das war, als sich das Schaf eines Nachbarn verlaufen hatte. Wir bildeten einen Suchtrupp und fanden es. Dann haben wir es alle gevögelt. Der Reporter schaut etwas integriert durch die Gegend, denkt sich, das kann ich nicht drucken, das kann ich nicht machen. Also fragt er nochmal, und was war dann Ihr zweitschönstes Erlebnis? Ja, das war, als sich die hübsche Tochter eines anderen Nachbarn verlaufen hatte. Wir bildeten einen Suchtrupp und fanden sie schließlich. Dann haben wir sie alle gevögelt. Sie kommen nicht weiter. Er kommt nicht weiter, der Reporter. Das kann ich auch nicht drucken. Ja, und was war dann Ihr schlimmstes Erlebnis hier draußen? Antwortet der Farmer. Ja, das war da, als ich mich selbst verlaufen hatte. Dankeschön. Hallo, hallo Australien. Wir kommen nicht. Zustände sind das. Prozentige Aussicht auf Wochenend und Sonnenschein und alle machen Schweinerei. Let's go, the weekend is up. Ready? Number one for the destiny. Until you wake up Saturday afternoon. Take a look on the television, no gunshot and blood, there's no program, level vibe, but you know they can't run. Ja, 22:45 Uhr, Nachtschwärmer. Er wundert euch und ich mich, warum er so ruhig ist. Hä? Das würde mich auch wundern. Warum ist denn der Kerl so ruhig? Al, was ist los? Du sitzt so ruhig in der Ecke mit deinem Bier. Ich glaube, er hat irgendwie sein moralischen, ne? Al, was gibt's? Ehemann, Vater, Redner, wie schaffe ich das alles? Ja. Das frage ich mir manchmal auch, hey. Think about the way, Aber ich bin ja dein Freund auch. Ich stehe dir immer bei. Das darfst du mir glauben. Du bist für sehr viele Dinge geeignet. Als Dämpfer für gute Laune. Hoffnungstöter. Alterungsbeschleuniger. Jetzt wär bloß nicht frech. Hey. Werbung. Beinhart. Dengel, dengel, dengel, dengel. Dranbleiben. Die pure Lebensfreude. Ein Hammer nach dem anderen. Es ist ein Rausch voller Glückseligkeit. Keine Angst, keine Gefahr und keine Vernunft kann ihn beenden. Toilet, Music, Shit, off the shit, off the shit, off the shit. Heute Abend, Codex Club in Aachen. Connection complete. So, diese Werbung bringe ich hier zum letzten Mal heute. Heute Freitag Codex. Die Beach Single Party. Wer von den Ladies im Bikini-Oberteil kommt, hat 10 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr. Und es ist immer noch Sommerdeko, ganz heiß, auch Outdoor. Wie bei den Hot Summer Nights. Übrigens allen schönen Dank, die da waren bei den Hot Summer Nights. Es war super. Da, da, da, da. Single-Aktion heute mit lustigen Briefe schreiben. Single-Armbänder in allen Farben. Also nach schon mal ab 16 Jahren mit Formular. Freikarten gültig heute. Codex Club in Aachen. Connection complete. Morgen Samstag, die Rot Beach Party. Wahl zum Mr. und Miss Cabrio. Erster Preis an Cabrio-Wochenende mit einem Cabrio von Autohaus Peugeot Rot. Aus Aachen und Offenburg ist das Autohaus. Und da kann man auch Freikarten ergattern. Die kosten nichts, geht einfach hin. Also für morgen Samstag, ja? Bullriding gibt's. Bullenreiten, meine Herren. Aber auch Frauen reiten damit, ganz klar. Bullriding-Wettbewerb, das ist ja super. Drei Dancefloors. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Eine Woche später, Samstag, 11. August, die zweite große Schaumparty im Codex. Super, ihr wisst Bescheid. Our whole universe was in a hot dance state, but nearly 14 billion years ago, expansion started late. The earth began to cool, the outer crust began to drool, the end of all the fellow fools would build the wall. Man, science, history, unraveling the mystery that all started with the Big Bang. Interesting. Yeah, Wahnsinn. We will rock you. Ah, nicht zu fassen, so verschwendet man seinen Freitagabend. Was ist die gute Nachricht? Ich bin völlig zu. Ladies and gentlemen, welcome. This is the sound of... Would you give up or try again if I hesitate to let you in? Now would you be yourself or play a role? Tell all the boys I'll keep it low. If I say no, would you turn away or play me off? Or would you stay up? And if you push it down, you should succeed. And dust yourself off and try again. You can dust it off and try again, try again. And if you push it down, succeed. You can dust it off and try again. Dust yourself off and try again, try again. I'm into you, you into me, but I can't let it go so easily. Not till I see what this could be eternity or just a week. But you know our chemistry, it's off the chain, it's working now, but will it change? This ain't a yes, this ain't a no. Just do your thing, we'll see how we go. Oh, and if you push, don't succeed. Off and try again. Lift it off and try again. Try again. She don't succeed. Off and try again. Try again. Lift off and try again. Try again. It all away. I might be shy on the first day. What about the next day? I said, you don't wanna throw it all away. I might be bugging on the first day. What about the next day? And if you push it, don't succeed. Don't succeed. And lift yourself off and try again. You can dust it off and try again. Try again. Cause if you push it, don't succeed. Off and try again. Dust yourself off and try again. Try again. Try again. Langsam hat es sich herumgesprochen. Freitags kommt Charlie 2000. Oh yeah. Charlie 2000. So, das muss ich bringen am Freitag, 7. Oktober. Nee, September, Entschuldigung. Ist dieser Herr in Offenburg, Dieter Thomas Kuhn. Ich sehe hier noch lange nach. Sie die Wolken erklimmen, bis die Lichter nach und nach ganz im Regengrau verschwimmen. Meine Augen haben schon jenen winzigen Punkt verloren. Nur von fern klingt monoton das Summen der Motoren über den Wolken. Sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man. Ja, hier in Offenburg aus Anlass 200 Jahre Reif Medien. Dieter Thomas Kuhn. Plötzlich nicht ich und klein. Da ist alles still, ich geh. Regen durchdringt meine Jacke. So, Dieter Thomas, du loopst jetzt ein bisschen, du machst ein bisschen länger. Aufgepasst. In den Pfützen schwimmt Benzin, schillernd wie ein Regenbogen. Ja, danke schön, Dieter. Auf dem Offenburger Marktplatz, Dieter Thomas Kuhn. Freitag, 7. September. Alles klar? Genau, ein Open Air. Dankeschön, Dieter. Wolken spiegeln sich darin. Ich wär gerne mitgeflogen. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen. groß und wichtig erscheinen. Plötzlich nicht ich, nein. 30 seconds to go. Schlussrunde bei Charlie 2000. Schönes Wochenende. Würdest du dich auch bitte verabschieden? Oh, gute Nacht, Leute. Dankeschön. Im Studio Julia Gerstner. Kugelstoßer David Storl hat eine weitere Medaille für Deutschland geholt. Der Sachse gewann am Abend Silber. Freude heute Abend auch bei Schwimmerin Britta Steffen. Sie erreichte im vierten Anlauf ihr erstes Finale bei den Olympischen Spielen von London. Steffen war über 50 Meter Freistil die viertschnellste der Halbfinalläufe. Sie sagte danach im ZDF. Ja, es wäre super, wenn ich nach einer Medaille greifen könnte, aber es ist so eng. Und ich finde es schön, dass ich einfach noch mal die Möglichkeit habe, darum zu kämpfen. Zuvor gab es heute zwei weitere Medaillen für Deutschland. Der Ruder-Doppelvierer gewann die Goldmedaille. Judo-Schwergewichtler Andreas Tölzer holte Bronze. Wegen des Organspendeskandals an den Unikliniken in Regensburg und Göttingen wird es Ende August ein Krisentreffen geben. Dabei möchte Gesundheitsminister Bahr mit Vertretern von Bundesärztekammer, Transplantationsorganisationen und des Kassenspitzenverbandes über Konsequenzen reden. Bahr sagte in der ARD: Ich begrüße ausdrücklich, dass die Bundesärztekammer und andere Organisationen jetzt auch erste Lösungsvorschläge diskutieren. Deswegen haben wir die Betroffenen ja auch eingeladen, um uns die Lösungsvorschläge anzuschauen. Wenn dort nichts kommt aus den Organisationen, wird die Politik handeln müssen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen einen Oberarzt. Er soll in Regensburg und Göttingen Krankenakten manipuliert haben, damit seine Patienten schneller an ein Spenderorgan kommen. Die UN-Vollversammlung hat die Truppen des syrischen Präsidenten Assad zum Rückzug aufgefordert. Das Gremium hat eine Resolution verabschiedet, diese ist aber nicht bindend. Die Resolution fiel auf Betreiben Russlands und Chinas deutlich schwächer aus. So konnte sich die Vollversammlung nicht auf die Forderung nach einem Rücktritt Assads einigen. Mindestens eines der drei toten Kinder von Dortmund